Das Erscheinen eines Gottes hätte keine größere Aufregung bewirkt. Bovary hob die Hände empor, Canivet hielt plötzlich inne und Homais lüpfte seine griechische Mütze noch bevor der Doktor hereintrat. Er gehörte zu der großen, aus Bichats Schürze geschlüpften Chirurgenschule, zu jener heutzutage verschwundenen Generation philosophischer Praktiker, die ihrer Kunst mit fanatischer Liebe anhingen, sie voller Begeisterung und Scharfsinn ausübten. Alles zitterte in seinem Hospital, wenn er in Zorn geriet, und seine Schüler verehrten ihn so sehr, dass sie, kaum niedergelassen, ihn so weit wie möglich nachzuahmen suchten. Darum fand man bei ihnen überall in den umliegenden Städten seinen langen, wattierten Mantel aus Merino-Wolle und seinen weiten, schwarzen Frack, dessen lose Ärmelaufschläge seine fleischigen Hände ein wenig verdeckten, sehr schöne Hände, die niemals in Handschuhen steckten, als könnten sie so das Elend rascher anpacken. Er verachtete Kreuze, Titel und Akademien, war gastfrei, liberal, väterlich zu den Armen und ging den Pfad der Tugend, ohne an sie zu glauben. Darum wäre er fast als Heiliger angesehen worden, hätte man ihn nicht seines geschliffenen Geistes wegen gefürchtet wie den Teufel. Sein Blick, schärfer als seine Skalpelle, fuhr einem hinab in die Seele und entblößte durch Ausflüchte und Verschämtheiten hindurch jede Lüge. Und so wandelte er einher in jener gutmütigen Würde, die dem Wissen um große Begabung, um Reichtum entspringt, sowie den 40 Jahren eines arbeitsreichen, untadeligen Lebens. Bereits an der Tür runzelte er die Stirn, als er das leichenblasse Gesicht Emmas sah, die auf dem Rücken lag, mit offenem Mund. Dann, während der Canivet zu lauschen schien, rieb er sich mit dem Zeigefinger unter der Nase und sagte mehrmals, »Gut, gut«, doch er hob langsam die Schultern. Bovary bemerkte es, sie wechselten einen Blick, und dieser Mann, dem die Erfahrung von Schmerz so vertraut war, konnte eine Träne nicht unterdrücken. Sie tropfte auf seinen Jabot. Er wollte mit Canivet ins Nebenzimmer gehen, Charles folgte ihm. »Es steht sehr schlecht, hm? Und wenn man Senfpflaster auflegt oder was weiß ich, finden Sie irgendwas? Sie haben doch so viele gerettet.« Charles umschlang ihn mit beiden Armen, beobachtete ihn verstört, flehend, halb ohnmächtig an seiner Brust. »Mut, mein armer Junge, reißen Sie sich zusammen. Da ist nichts mehr zu machen.« Und Dr. Larivière wandte sich ab. »Sie gehen? Ich komme wieder.« Er lief hinaus, wie um dem Postillon eine Anweisung zu geben, zusammen mit dem Herrn Canivet, der gleichfalls keinen Wert darauf legte, dass Emma ihm unter den Händen wegstarb. Der Apotheker kam ihnen auf dem Platz hinterher. Er konnte sich seiner Natur nach von berühmten Leuten nicht trennen, darum beschwor er Monsieur Larivière, ihm die große Ehre zu erweisen und bei ihm zu speisen. In aller Eile holte man Täubchen aus dem Lion d'Or, alle vorrätigen Koteletts vom Metzger, Sahne bei Tüvache, Eier bei Lestiboudois, und der Pharmazeut half eigenhändig bei den Vorbereitungen, während Madame Homais an den Bändern ihres Leibchens zupfend sagte, »Sie müssen schon entschuldigen, Monsieur, in unserer armseligen Gegend, wenn man da nicht am Tag vorher Bescheid weiß.« »Die Stielgläser«, schnaubte Homais. »Wären wir in der Stadt, dann könnten wir uns wenigstens mit gefüllten Schweinshaxen behelfen.« »Sei still! Zu Tisch, Herr Doktor!« Er hielt es für angebracht, nach den ersten Bissen das eine oder andere Detail der Katastrophe zu erörtern. »Wir hatten zuerst ein Gefühl von Trockenheit im Pharynx, dann unerträgliche Schmerzen im Epigastrium, Superpurgation, Koma. Wie hat sie sich denn vergiftet?« »Ich habe keine Ahnung, Herr Doktor, ich weiß nicht einmal, wo sie sich diese arsenige Säure beschafft hat.« Justin, der gerade einen Stoßteller hereintrug, begann furchtbar zu zittern. »Was hast du?« sagte der Apotheker. Bei dieser Frage ließ der junge Mann alles mit lautem Krach zu Boden fallen. »Schwachkopf«, schrie Homais, »tolpert, Strampel, dummer Esel!« Sich aber plötzlich beherrschend, Ich wollte eine Analyse vornehmen, Herr Doktor, und darum steckte ich Primo behutsam in ein Röhrchen. Sie hätten ja besser die Finger in den Hals gesteckt, sagte der Chirurg. Sein Kollege schwieg. Er hatte eben erst im Vertrauen eine empfindliche Rüge wegen des Brechmittels erhalten, so dass der gute Canivet beim Klumpfuß, einst wortreich und anmaßend, heute sehr bescheiden war. Er lächelte in einem fort voll Einverständnis. Homais strahlte, stolz wie Amphitryon, und der betrübliche Gedanke an Bovary trug irgendwie noch bei zu seinem Vergnügen durch eine egoistische Rückbesinnung auf sich selbst. Zudem beflügelte ihn die Gegenwart des Doktors. Er prahlte mit seiner Gelehrsamkeit. Er nannte bunt durcheinander Kantariden, Upas, Mancinella, Fieber. Und ich habe sogar gelesen, Herr Doktor, dass etliche Personen vergiftet und dahingerafft wurden durch Blutwürste, die allzu stark geräuchert waren. Wenigstens stand das in einem sehr schönen Bericht, verfasst von einer unserer pharmazeutischen Koryphäen, einem unserer Lehrmeister, dem berühmten Cadet de Gassicourt. Madame Homais erschien wieder und brachte eine jener wackligen Maschinen, die man mit Brennspiritus heizt, denn Homais legte Wert darauf, seinen Kaffee am Tisch zu bereiten. Schließlich hatte er ihn selbst geröstet, selbst gemahlen, selbst gemischt. »Sag herum, Herr Doktor«, sagte er, Zucker anbietend. Dann rief er alle seine Kinder herunter, denn er war erpicht, die Meinung des Chirurgen über ihre Konstitution zu hören. Endlich wollte Monsieur Larivière aufbrechen, da bat ihn Madame Homais um eine Untersuchung ihres Gatten. Er bekomme Blutandrang im Hirn, weil er jeden Abend nach dem Essen einschlafe. Oh, das Hirn macht ihm keine Probleme. Und leise lächelnd über diesen unbemerkt gebliebenen Scherz öffnete der Doktor die Tür. Aber die Apotheke war zum Bersten voll, und es gelang ihm nur mit Mühe und Not, Monsieur Tuvache abzuwimmeln, der fürchtete, seine Frau leide an einer Lungenentzündung, weil sie ständig in die Asche spuckte, dann Monsieur Binet, den manchmal Heißhunger plagte, und Madame Caron, die ein Kribbeln verspürte, Lheureux, der Schwindelanfälle hatte, Lestiboudois, der Rheumatismus hatte, Madame Lefrançois, die Sodbrennen hatte. Endlich stoben die drei Pferde davon, und man fand durchweg, er habe keine übermäßig verbindliche Art. Die allgemeine Aufmerksamkeit wurde abgelenkt durch das Erscheinen von Monsieur Bournisien, der mit den Sterbesakramenten durch die Markthalle kam. Homais, getreu seinen Grundsätzen, verglich die Priester mit Raben, die von Verwesungsgeruch herbeigelockt werden. Der Anblick eines Geistlichen war ihm persönlich zuwider, denn er musste bei der Soutane ans Leichentuch denken, und er verabscheute das eine, weil ihm vor dem anderen ein wenig grauste. Dennoch kniff er nicht vor dem, was er seine Mission nannte, und ging wieder zu Bovary, in Begleitung von Monsieur Canivet, den Monsieur Larivière vor seiner Abfahrt eindringlich zu diesem Schritt ermahnt hatte, und ohne die Vorhaltungen seiner Frau hätte er seine beiden Söhne mitgenommen, um sie an starke Eindrücke zu gewöhnen, damit es ihnen eine Lehre sei, ein Exempel, ein feierliches Bild, das ihnen für alle Zeit im Gedächtnis blieb. Das Zimmer war bei ihrem Eintritt erfüllt von düsterer Feierlichkeit. Auf dem mit einem weißen Tuch bedeckten Nähtisch lagen 5 oder 6 Wattebällchen in einem Silberteller, nebst einem großen Kruzifix zwischen 2 brennenden Leuchtern. Emma, das Kinn auf die Brust gesunken, hielt die Lider weit offen, und ihre armen Hände irrten über die Laken mit der gräulichen und zarten Bewegung von Sterbenden, die aussahen, als wollten sie schon das Grabtuch über sich ziehen. Bleich wie eine Statue und die Augen rot wie glühende Kohle stand ihr Charles tränenlos am Fußende des Bettes gegenüber, während der Priester auf einem Knie ruhend leise Worte wisperte. Sie drehte langsam den Kopf und schien von Freude erfasst, als sie plötzlich die violette Stola sah. Vielleicht fand sie während einer ungewöhnlichen Befriedung die verlorene Wonne ihrer ersten mystischen Verzückungen wieder und dazu noch Visionen von ewiger Seligkeit, die nun einsetzten. Der Priester erhob sich und griff nach dem Kruzifix. Da reckte sie den Hals, wie jemand, der Durst hat, presste ihre Lippen auf den Leib des Gottmenschen und schenkte ihm mit all ihrer versiegenden Kraft den innigsten Liebeskuss, den sie jemals gegeben hatte. Anschließend betete er das Miseriatur und das Indulgentiam, tauchte seinen rechten Daumen ins Öl und begann mit den Salbungen, zuerst auf die Augen, die so sehr gelechzt hatten nach aller irdischen Pracht, dann auf die Nasenflügel, gierig nach lauen Brisen und den Düften der Liebe, dann auf den Mund, der sich geöffnet hatte für die Lüge, der gestöhnt hatte vor Hoffart und geschrien in der Wollust, dann auf die Hände, die sich erfreuten an sanften Berührungen, und schließlich auf die Sohlen der Füße, so flink einst, wenn sie eilte, ihre Begierden zu stillen, und die jetzt niemals mehr laufen würden. Der Pfarrer trocknete sich die Finger, warf die ölgetränkten Wattekrümel ins Feuer und setzte sich wieder zu der Sterbenden, um ihr zu sagen, dass sie nun ihre Leiden mit denen Jesu Christi vereinen und sich dem göttlichen Erbarmen anheimgeben müsse. Am Ende dieser Ermahnungen versuchte er, ihr eine geweihte Kerze in die Hand zu drücken, Symbol der himmlischen Herrlichkeit, von der sie bald umgeben sein werde. Emma war zu schwach, sie konnte die Finger nicht schließen, und ohne Monsieur Bournisien wäre die Kerze zu Boden gefallen. Doch sie war nicht mehr so bleich, und auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck von Heiterkeit, als habe das Sakrament sie geheilt. Der Priester versäumte nicht, darauf hinzuweisen. Er setzte Bovary sogar auseinander. Manchmal verlängere der Herr das Leben der Menschen, wenn es ihm angemessen schien für ihr Seelenheil. Und Charles erinnerte sich an einen Tag, da sie dem Tode nahe die Kommunion empfangen hatte. »Vielleicht hätte ich nicht gleich verzweifeln sollen«, dachte er. Tatsächlich blickte sie um sich, langsam, wie jemand, der aus einem Traum erwacht. Dann verlangte sie mit klarer Stimme nach ihrem Spiegel, und sie blieb eine Weile darüber gebeugt, bis ihr dicke Tränen aus den Augen rannen. Dann neigte sie den Kopf aufseufzend nach hinten und fiel ins Kissen. Sogleich hob und senkte sich ihre Brust in raschen Stößen, die ganze Zunge schoss ihr aus dem Mund, die hin- und herrollenden Augen verblassten wie zwei Lampenkugeln, die erlöschen, und man hätte sie schon für tot gehalten, ohne das schreckliche Rasen in ihren Seiten, die geschüttelt wurden von wildem Gekeuch, als vollführte die Seele Sprünge, um sich loszureißen. Félicité kniete vor dem Kruzifix, und sogar der Apotheker ging ein wenig in die Hocke, während Monsieur Canivet irgendwo auf den Platz hinausschaute. Bournisien betete wieder, das Gesicht über die Bettkante gebeugt, und seine lange, schwarze Soutane streifte hinter ihm weit in den Raum. Charles kniete auf der anderen Seite, die Arme ausgestreckt nach Emma. Er hatte ihre Hände genommen und er drückte sie bei jedem Schlag ihres Herzens zusammenzuckend, wie unter der Erschütterung einer einstürzenden Ruine. Je lauter das Röcheln wurde, desto schneller sprach der Geistliche sein Gebet. Es mischte sich unter die erstickten Schluchzer Bovarys und manchmal schien alles unterzugehen im dumpfen Murmeln der lateinischen Silben, die klangen wie Totengeläut. Plötzlich hörte man auf dem Trottoir das Schlurfen derber Holzpantinen und das Scharren eines Stocks. Und dann erhob sich eine Stimme, eine heisere Stimme, die sang, »Wenn erst die heißen Tage kommen, träumt manche Maid von Liebeswonnen.« Emma fuhr hoch wie eine Leiche, die man galvanisiert, mit wirrem Haar, die Augen starr, der Mund weit aufgerissen. Zusammen emsig und munter, was die Sense schneidet an Ehren, bückt meine Nanette sich runter zur Furche, die sie gewähren. »Der Blinde!« schrie sie. Und Emma begann zu lachen. Ein schauriges, irres, verzweifeltes Lachen. Denn sie glaubte, das scheußliche Gesicht des Bettelmanns zu erblicken, bedrohlich aufgerichtet in der ewigen Finsternis wie ein Schreckensbild. Es pfiff der Zephyr geschwinde und lüpfte das Röcklein dem Kinde. Ein Krampf warf sie auf die Matratze. Alle traten heran. Sie lebte nicht mehr. Stets zeigt sich nach dem Tod eines Menschen etwas wie fassungsloses Staunen. So schwer ist es, das Einbrechen des Nichts zu begreifen und sich mit ihm abzufinden. Als er zuletzt doch ihre Reglosigkeit gewahrte, stürzte sich Charles auf sie und schrie: »Leb wohl, leb wohl!« Homais und Canivet zogen ihn aus dem Zimmer. »Mäßigen Sie sich!« »Ja«, sagte er sich loswindend, »ich werde vernünftig sein, ich tue nichts Schlimmes, aber lassen Sie mich, ich will Sie sehen, sie ist meine Frau.« Und er weinte. »Weinen Sie«, riet nun der Apotheker, »geben Sie der Natur freien Lauf, das wird Sie erleichtern.« Schwächer geworden als ein Kind, ließ Charles sich hinunterführen in die Stube, und Monsieur Homais ging bald nach Hause. Auf dem Platz wurde er vom Blinden angesprochen, der sich bis nach Yonville geschleppt hatte, in der Hoffnung auf die entzündungshemmende Salbe, und jeden Vorüberkommenden fragte, wo der Apotheker wohne. »Zum Kuckuck! Ich habe wahrlich andere Gäule aufzuzäumen, nichts zu machen! Versuch's später nochmal!« Und er stürmte in die Apotheke. Er musste zwei Briefe schreiben, einen Beruhigungstrank für Bovary brauen, eine Lüge erfinden, um die Vergiftung zu kaschieren und sie dann in einen Artikel für den Fanal verpacken, ganz zu schweigen von den Leuten, die auf ihn warteten, um Näheres zu erfahren. Und als die Bewohner von Yonville allesamt seine Geschichte gehört hatten, dass sie nämlich aus Versehen bei der Zubereitung einer Vanillecreme statt Zucker Arsen hineingetan hatte, ging Homais wieder zu Bovary. Er traf ihn allein. Monsieur Canivet war soeben abgefahren, im Armstuhl beim Fenster sitzend und mit blödem Blick auf die Stubenfliesen stierend. »Sie müssen jetzt«, sagte der Apotheker, »den Zeitpunkt festlegen für die Feierlichkeit.« »Warum? Welche Feierlichkeit?« Dann mit stammelnder und erschrockener Stimme: »Oh nein, nicht doch, nein, ich will sie behalten!« Homais, um Fassung bemüht, nahm eine Karaffe von der Etagere und goss die Geranien. »Ah, danke«, sagte Charles, »Sie sind gut.« Und er verstummte, nach Atem ringend, ob der Fülle von Erinnerungen, die das Treiben des Apothekers in ihm weckte. Um ihn abzulenken, hielt Homais es für richtig, ein wenig über Pflanzenkultur zu plaudern. »Blumen brauchten Feuchtigkeit«, Charles nickte zustimmend. »Und außerdem werden bald die schönen Tage wiederkommen.« »Ah«, erwiderte Bovary. Der Pharmazeut, dem nichts mehr einfiel, schob die kleinen Vorhänge am Fenster behutsam zur Seite. »Schau an, Monsieur Tüvache geht vorbei.« Charles wiederholte wie eine Maschine: »Monsieur Tüvache geht vorbei.« Homais wagte nicht noch einmal von den Begräbnisvorkehrungen anzufangen. Der Geistliche konnte ihn schließlich dazu bewegen. Er schloss sich in seinem Sprechzimmer ein, nahm die Feder, und nachdem er eine Weile geschluchzt hatte, schrieb er: »Ich will, dass sie in ihrem Hochzeitskleid beerdigt wird, mit weißen Schuhen, einem Kranz. Ihr Haar soll offen auf den Schultern liegen. Drei Särge, einer aus Eiche, einer aus Mahagoni, einer aus Blei. Keiner braucht mir etwas sagen, ich werde stark sein. Über sie breite man zum Schluss ein großes Tuch aus grünem Samt. Ich will es so, tut es.« Die Herren waren baß erstaunt über Bovarys romantische Ideen, und der Apotheker lief sogleich hin und sagte: »Dieser Samt erscheint mir überflüssig, dazu noch die Kosten.« Was geht Sie das an?« schrie Charles. »Lassen Sie mich! Sie haben sie nicht geliebt! Verschwinden Sie!« Der Geistliche fasste ihn unterm Arm und spazierte mit ihm durch den Garten. Er predigte von der Eitelkeit irdischer Dinge. Gott war sehr groß, sehr gut. Seinem Ratschluss musste man sich ohne Murren beugen, ihm sogar danken. Charles fluchte lästerlich. »Ich hasse Ihren Gott!« »Der Geist der Auflehnung steckt noch in Ihnen«, seufzte der Geistliche. Bovary war weit fort. Er ging mit großen Schritten an der Mauer entlang bei den Spalierbäumen und er knirschte mit den Zähnen, warf Blicke voller Verwünschungen gen Himmel. Doch es rührte sich kein Blatt. Leichter Regen fiel. Charles, dessen Hemdbrust offen stand, schlotterte bald vor Kälte. Er ging hinein und setzte sich in die Küche. Um 6 hörte man Geratter auf dem Platz. Die Hirondelle kehrte heim, und die Stirn an der Fensterscheibe stand er da, schaute, wie die Reisenden einer nach dem anderen ausstiegen. Félicité legte ihm eine Matratze in den Salon. Er warf sich nieder und schlief.